Allerdings war vieles dann doch ganz anders, als man das von der Börse kennt, wo alle Aktionäre gleich behandelt werden. Jedem Investor der Signa soll Benko eine eigene, passgenaue Geschichte erzählt haben. Viele hatten einen individuellen Spezialdeal. Manche, wie die RAG-Stiftung oder Kühne, bekamen für 2022 noch Dividenden, wenn sie Krach schlugen, wovon die anderen Anteilseigner nichts erfahren durften. Manche, wie Roland Berger oder zwischenzeitlich Thorsten Töller, durften als Gäste dem Aufsichtsrat der Prime beiwohnen, wenn sie darauf bestanden. Andere nicht. Etliche Investoren erhielten Put-Optionen, die ihnen innerhalb gewisser Fristen den Ausstieg möglich machten. Andere nicht. Der Innsbrucker Betriebswirtschaftsprofessor Leonard Dobusch und sein Mitarbeiter Jakob Sturm sehen in der Kapitalbeschaffung eine der zentralen Innovationen des Signa-Modells und beschreiben die Vorgehensweise in einem Aufsatz der österreichischen Fachzeitschrift Juridicum. Unter der Überschrift »Hört die Signale« fassen sie in ihrem Manuskript zusammen: Der Ausstieg funktioniert natürlich nur, wenn nicht alle AnteilseignerInnen gleichzeitig aussteigen. Gleichzeitig ist es aber so, dass dieses Finanzierungsmodell zu einem gewissen Grad auf Transparenzvermeidung angewiesen war. Nicht allen Investoren wurden Put-Optionen angeboten, ebenso blieben die Konditionen für die Put-Optionen geheim. Dies diente wohl auch dazu, Ansteckungs- bzw. Herdeneffekte zu vermeiden, sollten einzelne InvestorInnen von ihren Put-Optionen Gebrauch machen, sowie Ungleichbehandlung von InvestorInnen zu verschleiern. Manche, wie der Signa Holding Investor Thorsten Töller, hatten lange gezögert, bis sie ihre Optionen zogen, um so für ihre Anteile Geld zu bekommen. Sie sahen die angespannte finanzielle Lage, wollten als Gesellschafter helfen und hofften immer wieder, dass Benko das von ihnen geforderte transparente Zahlenwerk liefern und neue Investoren beischaffen würde. Erst als klar wurde, dass mit Benko nicht mehr zu rechnen war, machte Töller die Kehrtwende. Am 10. Oktober, kurz vor der Pleite der Holding, schickte der Anwalt Töllers schließlich eine Zahlungsaufforderung an die Benko Privatstiftung, die sich bei der Vertragsunterzeichnung dazu verpflichtet hatte, Geld gegen Anteile zu geben. Die meisten Gesellschafter hatten nicht Benkos Privatstiftung als Vertragspartner, sondern die Holding. Roland Berger, der mit niedrigen Prozentbeträgen jeweils in den Signa-Gesellschaften Prime, Development und Retail investiert war, gelang noch ein Teilausstieg. Offensichtlich pochte er frühzeitig auf Zahlung bei Benko und tauschte etwa die Hälfte seiner Prime-Anteile in Geld um. Dabei profitierte Berger von dem hohen Kurswert der Anteile, die sich seit dem Einstieg vervielfacht hatte. Unter dem Strich allerdings wird Berger wohl mit einem kleinen, zweistelligen Millionen-Minus aus seinem Signa-Investment herausgehen. Thorsten Töller verliert einen dreistelligen Millionenbetrag. Im Geschäftsjahr 2023 schrieb er einen Buchwert von 196 Millionen Euro ab, nachzulesen im Jahresabschluss von Fressnapf, Luxemburg. Für Klaus-Michael Kühne wird es teurer werden, obwohl der Unternehmer noch einiges versuchte, um seine Verluste zu begrenzen. Im Dezember 2022 drohte er Benko mit einer Rückabwicklung. Er sprach Anfang 2023 gegenüber Journalisten davon, seine Put-Option ausüben zu wollen. Für einen geglückten Ausstieg hatte Kühne aber letztlich zu lange Kündigungsfristen, es kam nicht mehr dazu. Stattdessen kaufte er für 189,9 Millionen Euro die Hälfte des Berliner Bürohochhauses Beam von der Signa und bekam damit echte Immobilienwerte sowie eine verbesserte Put-Option, die ihm aber ebenfalls nichts mehr nützte. Seine Anteile an der Immobiliengesellschaft Prime, 15%, werden voraussichtlich wertlos sein. Sämtliche Deals mit Investoren, insbesondere im Jahr vor den Pleiten, werden die Insolvenzverwalter genau untersuchen. Sind sie zu marktgerechten Preisen erfolgt? Haben sie der Gesellschaft Liquidität entzogen? Dann werden sie angefochten und rückabgewickelt werden. Denn die hohen Zahlungen entleerten die diversen Signa-Gesellschaften zusätzlich und trugen damit ihren Teil zum Ende von Benkos Baby bei. Das könnte auch für die Überweisungen an Signa-Offizielle wie Dieter Berninghaus gelten. Er hatte 2021 und 2022 ein Viertel seiner Phantom Shares an der Holding zu Geld gemacht. Phantom Shares sind Aktien ohne Stimmrecht, die Berninghaus neben seiner jährlichen Vergütung von gut 2 Millionen Euro erhalten hatte. Dabei ging es um viel Geld. Die Phantom Shares hatten damals einen Wert von fast 200 Millionen Euro. 50 Millionen Euro ließ sich Berninghaus demnach auszahlen. Wer von den Gesellschaftern sein Geld nicht bekommen hat, oder nur teilweise, begründet damit zahlreiche Forderungen an die Insolvenzverwalter. So erklären sich auch manche der Milliardenforderungen, die an die diversen Insolvenzverwalter gingen und nur zum geringen Maß anerkannt wurden. Phantomaktien und Luftbuchungen begleiten die Signer also auch über ihren Tod hinaus. Und klar wird, die Gesellschafter und andere Investoren haben ihren Teil zum Ende der Signer beigetragen.